SWR 2 Radioart Hörspiel. Urlaubszeit ist nicht nur die Zeit der Erholung, sondern auch die Zeit der Affären, der Liebe. Wir versuchen, dem Alltag zu entfliehen, der oft wenig Raum für aufregende Überraschungen lässt. Das zumindest suggerieren Werbeprospekte, und es scheint ein weit verbreiteter Wunsch zu sein. Anton Tschechow schrieb 1899 die Erzählung »Die Dame mit dem Hündchen«, die in dem lebendigen Kur- und Urlaubsort Jalta auf der Krim spielt. Der Bankangestellte Dimitri Gurow lernt die junge Anna Sergejewna kennen. Beide sind ohne ihre Ehepartner in Jalta, und aus dem unterhaltsamen Flirt wird eine Liebesbeziehung. Brian Friel, 1929 in Nordirland geboren, gehört zu den wichtigsten englischsprachigen Dramatikern unserer Zeit. 2001 schrieb er für das Gate Theatre in Dublin das Stück »Das Jalta-Spiel«. Ausgehend von Tschechows Erzählung entwickelt sich bei Friel ein vielschichtiges Gedanken- und Liebesspiel, das die Protagonisten aus ihren geordneten Lebensbahnen wirft. Doch was ist vom Urlaub inspiriertes Wunschdenken und was wurde wirklich gelebt? Wo endet die Wahrheit und beginnt die Lüge? In der Hörspielinszenierung von Hans-Gerd Krogmann hören Sie jetzt Christine Schönfeld als Anna und Ulrich Mattes als Dimitri. Das Jalta-Spiel. Nach Anton Tschechow von Brian Friel. Mitreißend, nicht? Die 7er Husaren aus der Garnison in Balaklava drüben. Ach, da möchte man sich doch direkt in die Schlacht stürzen, nicht? Kellner, noch einen Kaffee bitte, wenn Sie einen Augenblick erübrigen können. Glauben Sie mir, wenn die Sommersaison auf ihrem Höhepunkt ist, gibt es keinen aufregenderen, keinen pulsierenderen Ort auf der ganzen Krim als Jalta. Die Menschenmengen, die überfüllten Restaurants, der Wirrwarr der verschiedenen Sprachen, die Strandpromenade, der elegante Stadtpark, der obligatorische Tagesausflug zum silbernen Wasserfall von Oreanda, der rituelle nächtliche Spaziergang hinunter zur Mole, um die Neuankömmlinge zu beobachten, wie sie sich ergießen aus dem Dampfschiff von Theodosia mit seinen tanzenden, verheißungsvollen Lichtern. Und natürlich das geheimnisvolle Schwarze Meer selbst, das all diese Elemente umschlingt und hält. Besonders des Nachts, wenn das Wasser eine weiche, warme Lilafarbe annimmt und der Mond einen goldenen Streifen darüber legt. Oh, danke, ergebenst. Zucker auch? Superb. Aber das Herz von Jalta ist natürlich der Square. Da versammeln sich die Sommergäste und nippen von morgens bis abends an ihrem Kaffee und beobachten einander, schweigend, heimlich, unter dem Schutz ihrer Strohhüte und Sonnenschirme. Es ist das große, uneingestandene Jalta-Spiel. Und es wird in einer Art Traumzustand gespielt. Zugleich aber beinahe unersättlich. Ah, dieses Paar ist wieder da. Wo waren die gestern? Nicht verheiratet, oder? Oh, Madame, ich bitte Sie. Ganz gewiss nicht verheiratet. Ha, dort ist wieder der junge Grieche. Hustet immer noch. Sein Blick ist so abwesend, von welcher Enttäuschung der sich wohl zu erholen versucht. Wenn ihr Mann diesen Winter stirbt, was er unweigerlich tun wird, was soll dann aus ihr werden? Hat sie die Entschlossenheit, weiterzumachen? Oh doch, die hat sie. Sehen Sie, wie sie ins Leere starrt? Sie stellt bereits jetzt all die eiskalten Berechnungen an. Die sind neu, Franzosen, oder? Oh, hat sie geweint? Haben den ganzen Nachmittag kein Wort miteinander gesprochen. Er ist eindeutig ein Schnösel und sein Fuß hört überhaupt nicht auf zu wippen. Junge Dame, Sie sollten ihn nicht sehen lassen, wie verzweifelt Sie ihn lieben. Ja, das ist Unterhaltung für den ganzen Tag. Kaffee trinken und andere Leben enträtseln oder die Biografien der anderen mit einem Fantasieleben auszustatten. Harmlos genug, nehme ich an. Bitte, Madame, das ist ein öffentlicher Platz. Dass die Saison zu Ende geht, weiß man, wenn die ersten Jalousien hochgezogen bleiben, wenn der Wind Staubwolken aufwirbelt, an denen man fast erstickt, und nur noch ein Dutzend Kaffeetrinker übrig ist, um einander zu erfinden. Langsam erlischt dann das Pulsieren, die Erregung. Und der Ort wird noch nicht trostlos, nur ein wenig verlassen. Und dir wird bewusst, dass du dich von diesen verträumten Vergnügungen, von diesen außerweltlichen Ritualen lösen und daran denken musst, nach Moskau zurückzugehen. Zur Arbeit, Kindern, Ehefrau. Oh. Nach Hause, das erfordert eine gewisse Anstrengung. Ich war beinahe 2 Wochen in Jalta gewesen und saß an meinem vorletzten Tag, etwa um 3 Uhr nachmittags, mit dem Rest der Getreuen auf dem Square. Plötzlich tauchte eine junge Frau auf, aus dem Hotel Marino. Weiße Bluse, grauer Rock, schlichter kleiner Hut. Ein rehbrauner Spitz an ihren Fersen und kam über den Square direkt auf unser Eck zu, raschen Schritts und mit gesenktem Kopf, als wolle sie sich unserer Beobachtung so kurz wie irgend möglich aussetzen. Durch die Strohhüte und Sonnenschirme ging eine fast unmerkliche Bewegung. Kellner, ein Kaffee bitte. Schwarz. Sitz, sitz. Ja, braver Hund. Also das ist neu, das ist interessant. 20? 22? Mehr nicht. Russin? Oh ja. Verheiratet? Glaube schon. Warum? Instinkt. Und der Hund vielleicht. Gibt es einen Gatten im Hotel? Oder womöglich gar nicht hier? Warum nicht? Das gilt es herauszufinden. Ich habe meinem Gatten ein Telegramm geschickt, als ich vor 2 Tagen hier angekommen bin. Lieber Nikolai, gut angekommen, Hotel Marino komfortabel, Wetter wechselhaft, spaziere viel. Sonja soll alle Teppiche im Obergeschoss gründlich reinigen. Seine Antwort kam heute Morgen. Vermisse dich so sehr, wird aber eine wundervolle Abwechslung für dich. Wird dich zu neuer Frau machen, genieße es. Komme, sobald ich mich frei machen kann. All meine Liebe meinem Kindchen. Nikolai. Er war damals 40. Ich hätte sein Kindchen sein können. Und ich konnte seine ruhigen, ernsten Augen sehen, während er diese Worte schrieb. Er dachte, sein Kindchen zu sein, müsse mir ein Gefühl vollkommener Sicherheit geben. Und obwohl die Panik, aus Pagolovo wegzukommen, bereits etwas von ihrer Dringlichkeit verloren hatte, seit ich hier war, beschleunigten die Worte »mein Kindchen« die Ruhelosigkeit wieder. Und ich musste mir fortwährend sagen, ja, Jalta wird mich wiederherstellen, wird mir wieder etwas Ruhe geben, mir zeigen, wie viel ich habe, wofür ich dankbar sein kann. Oder mich zumindest mit dem aussöhnen, worauf ich mich eingelassen habe. Sie haben gerade die Husaren verpasst. Versuchten, unser Blut in Wallung zu versetzen für die Schlacht. Tja, hübscher kleiner Kerl. Ja. Ist er ein bisschen verzogen? Sie. Oh, oh. Nur, ich bitte um Verzeihung. Geburtstagsgeschenk von Nikolai, Mann. Ja, sehr hübsch. Nikolai, 80er mit Knollennase. Tropfender Knollennase. Hat sie einen Namen? Noch nicht. Sehr intelligente Augen. Verständnisvoll. Darf ich ihr einen Keks geben? Wenn Sie möchten. Hier, mein Mädchen. Hey! Oh Gott, ich wollte doch bloß freundlich sein. Sie ist ängstlich. Ich tu dir nichts. Zum ersten Mal in Jalta? Ja. Tja. Ja, ja, Sie kommen wieder. Ich bin jedes Jahr hier. Halb Urlaub, halb Arbeit. Ich arbeite in einer Bank. Mhm. Obwohl ich Philologie studiert habe. Vor 170 Jahren. Nein. Ja, der brillanteste Bankmensch von Moskau bin ich nicht gerade. Waren Sie schon in Oreanda? Pardon? Oreanda, der Wasserfall. Knappe Stunde von hier, lohnt die Fahrt absolut. Der Zug fährt jede... Ah, schauen Sie jetzt nicht hin! Was? Da drüben, rechts von Ihnen, der junge Mann. Rosa Krawatte, weiße Schuhe. Sehen Sie den? Ja. Passen Sie auf, was er in seinen Kaffee gibt. Zucker? Flüssiges Heroin. Nicht wahr. Nicht hinstarren! Woher wissen Sie? Letzten Sonntag mussten Sie ihn von der Turmspitze der Kathedrale holen. Vor der Vesper. Es heißt, seine Frau sei letzten Monat mit einem Kavallerieoffizier durchgebrannt. Oh, Gott! Einarmig. Tragische Geschichte. Und sehen Sie dieses zerbrechliche Geschöpfchen im Satinkleid? Sieht aus, als würde sie jeden Moment den Geist aufgeben. Wo? Nein, nein, nein, weiter links. Schwarzes Kleid? Mhm. Sie betreut im Moskauer Zoo die Elefanten. Die kleine, weißhaarige Dame und mit der dem... der Gatte, der immense Kerl mit dem grauen Bart. Sch, er merkt, dass Sie über ihn sprechen. Na, tu ich nicht. Ja, für heute Nachmittag ist etwas Regen angesagt. Aber das ist eben die Jahreszeit, nicht? Mindestens 150 Kilo. Zu viel Cognac. War früher erster Tänzer des Kirov. Der war ein Balletttänzer? Dazu mal bekannt als Il Folletto, die Elfe. Italiener. Sie ist Deutsche. Sie haben geheiratet, während sie noch studiert haben, genau wie ich. Und beide haben sich geweigert, die Sprache des anderen zu erlernen. Deshalb, wenn sie kommunizieren wollen, schreiben sie Zettel. Nein. In gebrochenem Englisch. Ich glaube, Sie wollen mich... Sehen Sie? Sie schiebt ihm gerade einen Zettel hin. Tatsächlich? Er liest ihn, schüttelt den Kopf. Ah, ihm missfällt, was immer sie ihm mitgeteilt hat. Er gibt ihn ihr zurück. Ja. Seltsame Art, sich zu unterhalten, nicht? Warten Sie einen Moment. Irgendwann werden Ihre Sprachwerkzeuge verkümmern. Das ist die Rechnung, die sie ihm gezeigt hat. Ihre Kaffeerechnung. Ach, wirklich? Ja, sie legt Geld darauf. Tja, Sie haben vollkommen recht. Oh, Sie versuchen, mich für dumm zu verkaufen. Nein, nein. Ich spiele nur das Jalta-Spiel. Das was? Ja, das erkläre ich Ihnen später. Ich fahre morgen nach Oreanda, um mich von den Wasserfällen zu verabschieden. Fahren Sie mit mir? Ich kann nicht... Und bringen Sie das charmante Fräulein mit. Wir taufen Sie dort in dem silbernen Wasser. Welchen Namen sollen wir ihr geben? Mein Mann wird das... Jalta. Wie wäre es mit Jalta? Ein Hund Jalta nennen? Ja, warum nicht? Wird sie immer an hier erinnern. Übrigens, ich bin Dmitri Gurov aus Moskau. Und Sie? Ich bin Anna Sergejewna aus Pagolovo. Italienerin? Nein. Pagolovo liegt 30 Meilen westlich von Petersburg. Pagolovo? Das liegt 3 Meilen südlich von Rom. Ich glaube, im wirklichen Leben sind Sie Tenor in einem italienischen Opernensemble. Nein. Nach Moskau kommen ziemlich häufig welche. Sehen Sie den Mann, der ein Eis ist, der behauptet... ein illegitimer Sohn der Queen Victoria von England zu sein. Er hat wahrscheinlich recht. Sie hatte 19. Also, ich hole Sie um 10 im Hotel Marino ab und bringe Sie zum Abendessen wohlbehalten zurück. Sie haben ja Ihren Kaffee gar nicht bekommen. Das macht nichts. Möglicherweise machen die Kaffeekellner Kaffeepause. Ja, ich sehe mal nach. Was für ein seltsamer Mann. Wird sie kommen? Vielleicht. 170. Mit ihrem komischen kleinen Köter. Vielleicht 40. Und wenn nicht? Und verheiratet, hat er gesagt, oder nicht? Wahrscheinlich 2 oder 3 Kinder. Könnten bereits erwachsen sein. Wirkt gar nicht wie ein Bankbeamter. Auch nicht wie ein Philologe. Wie immer ein Philologe aussehen mag. Das sollte ich ihn fragen. Fröhliches Gemüt, bin ich sicher. Trotz all seiner Scherze ist da... Eroberung. ...etwas Verzweifeltes an ihm. Eigenartiges Wort, nicht? Ich habe gestern Abend wieder eine Eroberung gemacht. Hat einen militaristischen Beigeschmack. Vielleicht sogar einen Hauch von Gewalt. Also, ich bin nicht Etepetete, was das angeht, aber es ist ein Wort, das ich nie benutzt habe. Ich nehme an, weil ich die Frauen, die ich im Laufe der Jahre hatte... nie als Trophäen betrachtet habe. Eher als Gefährtinnen im Abenteuer. Aufregende Abenteuer. Angenehme Gefährtinnen. Leichtherzige Soufflé-Abenteuer. Tja, so fängt es doch immer an. Es ist ein weiteres uneingestandenes Spiel. Natürlich kann es kompliziert werden. Und dann ein bisschen schwierig und dann vielleicht sogar ein wenig beängstigend. Und an diesem Punkt beschließt man sich nie wieder darauf einzulassen. Aber der Anfang ist immer freudig. Und wer kann dem widerstehen? Warum sollte man widerstehen? Ist das nicht ein beeindruckender Wasserfall? Wie? Ist er nicht wunderschön? Ja! Sieht aus wie Silber, oder? Er ist beängstigend. Genau 4.405 Liter Wasser stürzen da innerhalb von 30 Sekunden hinunter. Es ist ein wenig überwältigend. Wo ist denn Yalta? Komm, komm. Sie fürchtet sich vor dem Lärm. Und sie ist nicht gerade verrückt nach mir. Genauso wenig wie ich nach ihr. Treten wir ein Stück zurück. Wann wird Ihr Mann herkommen? Sobald er sich frei machen kann. Frei? Wovon? Seiner Arbeit. Was für eine Arbeit hat er? Er ist Beamter im Amt der Distriktsverwaltung. Falsch. Im Stadtverwaltungsamt. Einem von beiden. Ist das nicht schrecklich? Ich weiß nie genau, in welchem. Schande über Sie. Na, wie auch immer, wenn er kommt, bevor ich abreise, müssen wir ihn hier heraufbringen. Sie reisen morgen ab, oder? Och, ich glaube, ich hänge noch ein paar Tage dran. Wir haben die Gärten noch nicht besichtigt, waren noch nicht im Casino und Freitagnacht kommt das Dampfschiff aus Theodosia. Das müssen wir empfangen. Sehen Sie den barfüßigen Jungen am Geländer dort? Neben der Frau mit dem grünen Schal. Er hat ihr gerade die Geldbörse aus der Handtasche gezogen. Wie können Sie? Werden Sie aufhören damit. Kommen Sie, wir versäumen den Zug. Danke, dass Sie heute mit mir gekommen sind. Yalta! Yalta! Komm, meine Kleine! Na, komm! Wen rufen Sie? Yalta, wir haben Sie gerade getauft. Meinen Hund. Welchen Hund? Meinen Hund, da! Ach, werden Sie aufhören damit? Sie wissen genau, da ist überhaupt kein Hund. Bei Ihren Füßen, da! Sie können sie berühren. Sie sind ein furchtbar alberner Mensch. Ja. Wir werden den Zug verpassen. Am nächsten Tag besichtigten wir die städtischen Gärten. Am Abend darauf gingen wir ins Casino, wo ich ein wenig angeben musste. Unsinnigerweise. Und mehr als ein wenig verloren habe. Sie war besonnen. Und zwei Tage später, am Freitag, gingen wir zum Hafen hinunter und beobachteten die Landung des Dampfschiffs aus Theodosia. Warum hatte ich ihn seltsam gefunden? Mit seinen tanzenden, erwartungsvollen Lichtern. Er war überhaupt nicht seltsam. Nur ein ganz normaler Mann. Und rücksichtsvoll und großzügig. Und komisch. Mein Gott, er konnte irgendetwas vollkommen Absurdes sagen. Und wenn man ihn ansah, war sein Gesicht absolut feierlich. Ich hatte seit Jahren nicht so viel gelacht. Und dennoch zog er sich zeitweise in sich selbst zurück und man spürte das... Was? Ich weiß nicht. Man wusste, dass eine große Einsamkeit in ihm war. Ich hatte sie nie so gelöst oder so glücklich gesehen wie an jenem Abend am Hafen. Auch nicht so schön. Von dieser einzigartigen Schönheit, die nur Jugend verleiht. Und im Angesicht all dieser erwartungsvollen Neuankömmlinge küssten wir uns. Ja, ohne jede Scheu. Dann nahm ich ihre Hand und wir gingen zurück ins Hotel Marino und hinauf in ihr Zimmer. Ich darf nicht verschweigen, dass sie den verdammten Hund in den Wandschrank sperrte und der kleine Bastard die ganze Nacht an der Tür kratzte. Ich darf auch nicht verschweigen, dass der nächste Morgen turbulent war. Tränen, Reue, Zerknirschung, das Übliche. Sie hat doch tatsächlich gesagt, du wirst der Erste sein, der mich jetzt nicht mehr achtet. Warum solltest du auch? Ein klein wenig enttäuschend. Wie könntest du auch? Du hast mich am Hauptplatz aufgelesen, nicht wahr? Anna! Für dich bin ich doch nur eine Frau von der Straße, eine mehr. Wie viele hast du schon gehabt, seit du hier bist? Ich habe die allerhöchste Achtung vor dir. Und was du nicht weißt und was dich natürlich auch überhaupt nicht kümmert, ist, dass ich mit dem allerwunderbarsten Mann verheiratet bin, der gut ist und ehrenhaft und der mich anbetet. Warum sollte er nicht? Und ich habe diesen ehrenhaften Mann betrogen und ich habe mich erniedrigt. Anna! Was ich gemacht habe, ist so gemein. Nein, nein, nicht gemein, schlecht, bös. Ich bin ein schlechter Mensch. Anna, wenn du deine Augen sehen könntest. Du verachtest mich und du hast recht, mich zu verachten. Oh mein Gott, warum habe ich je einen Fuß in diese sittenlose Stadt gesetzt? Und die Emotion war echt? Vollkommen. Vielleicht einen Hauch theatralisch. Aber fraglos, keine Fälschung. Das arme Kind dachte wirklich, sie sei... Glücklicherweise benutzte sie das Wort nicht, aber es wäre ihren Gefühlen nicht unangemessen gewesen, eine Gefallene geworden. Tja, erstaunlich. Alles, was ich sehen konnte, waren Nikolais ruhige, ernste Augen. Diese schönen, ernsten Augen. Sie klagten nicht an, waren nicht einmal vorwurfsvoll. Sie blickten mich nur an und fragten, warum, Anna, warum? Dann warf sie mir ihre Arme um den Hals und presste sich heftig an mich, als könnte ich sie vor sich selbst retten. Und ich bemerkte, wie traurig ihre Haare um ihr Gesicht hingen und wie welk diese vorwitzigen kleinen Züge geworden waren. Und mir wurde plötzlich bewusst, dass sie nur ein paar Jahre älter war als meine Tochter. Ich wünschte mir so sehr zu spüren, wie er mich hält und zu hören, wie er mit seiner sanften Stimme sagt... Anna, mein Kindchen, ich brauchte diese Sicherheit so sehr. Wir brachten den Morgen irgendwie hinter uns. Natürlich sagte ich ihr, dass ich sie liebe, was ich ja auch tat. Und schließlich hörte das Schluchzen auf und die Angst wich aus ihren Augen und irgendwie entlockte ich ihr sogar ein Lachen. Dann aßen wir zu Mittag in Werners Restaurant-Pavillon, Muscheln mit Knoblauch gefüllt und in Weißwein gedünstet. Wir hatten beide das Gleiche, superb. Dann folgte ein angenehmer Spaziergang auf der Strandpromenade. Hätten wir schon eine eingespielte Routine gehabt, man hätte sagen können, wir waren zur Normalität zurückgekehrt. Schau das Paar auf der anderen Straßenseite. Starr sie nicht an. Siehst du sie? Ich sehe sie. Aber das ist meine Rolle. Wo ist seine linke Hand? Was? Seine linke Hand. Wo ist sie? Kannst du sie sehen? Ich sehe einen Mann im Aber Grauen. Aber man sieht keine linke Hand. Und warum nicht? Ich sehe ein gesetztes Paar, das einen flotten Spaziergang genießt. Das Untier! Oh Gott, am helllichten Tag! Wovon redest du? Da, sie versucht normal zu gehen. Aber wie soll sie denn? Gott! Willst du behaupten, er... Ist wirklich mit der Hand bei ihr. Mit ihr. Also wirklich? Was bist du für ein unartiges Kind? Ich schwöre. Sehr unartig. Aber ich habe recht, oder? Vielleicht nicht? Absolut. Schau dir ihr Gesicht an. Und das Untier glaubt, wenn er nur seinen Blick von ihr abgewendet hält, kann keiner erraten, was... Jalta! Oh mein Gott! Dimitri! Was? Wo ist Jalta? Ist sie nicht dort bei... Sie ist weg! Sie ist nicht weg. Wir bleiben hier stehen. Oh Gott! Mein heißgeliebtes Geburtstagsgeschenk! Jalta! Jalta! Wo ist sie? Oh Gott, Dimitri! Sie ist gestohlen worden. Sie ist verloren. Sie ist weggelaufen. Jalta! Wo bist du? Jalta! Du hast nicht aufgepasst auf sie. Sie kann nicht verloren sein, Anna. Wo ist sie dann? Sie muss irgendwo hier in der Nähe sein. Du weißt genau, dass sie hier nirgends ist. Warum hast du nicht aufgepasst auf sie? Jalta! Ja, sie ist klug. Sie wird nach Hause gelaufen sein. Sie ist doch klug, oder? Sie wird zurück ins Marino laufen. Steh da nicht herum, Dimitri. Du behältst die andere Straßenseite im Auge und ich suche auf dieser Seite. Oh mein Gott, was sag ich Nikolai, wenn sie nicht im Hotel ist? Wenn ich sie verloren habe? Sie hatte recht gehabt. Die kluge Jalta war nach Hause gelaufen. Da war sie oben im Schlafzimmer und hatte vom Bett Besitz ergriffen. Oh mein liebes, liebes, liebes Hündchen. Küss mich. Küss mich. Und noch einmal. Und noch einmal. Schau, wie niedergeschlagen sie ist. Ja. Du solltest dich auch wirklich schämen, Jalta. Aber alles ist vergeben, vergessen, mein kleiner Liebling. Küssi. Dimitri. Ja, küss Dimitri. Ja. Mein Schatz. Und nie wieder von mir weglaufen. Hörst du? Niemals. Niemals. Oh, schau nur, ihr kleiner Schwanz wackelt wie verrückt. Ist sie nicht einfach wunderschön? Ja, wirklich, ja. Wunder, Wunder, wunderschön. Und alles war wieder Friede, Freude, Glück. Also zogen wir die Vorhänge zu und gingen nicht mehr aus, bis es Zeit fürs Abendessen war. Und dieses Mal waren wir gewitzter. Wir sperrten das Vieh nicht in den Schrank. Du bist früh dran. Ja. Ich habe dich erst in einer Stunde erwartet. Ich habe einen Wagen vor der Tür. Heute Morgen fahren wir hinüber nach Alushta und besichtigen die alte byzantinische Kirche dort. Sie hat die schönste Mosaikkuppel auf der ganzen Krim. Ich habe gerade ein Telegramm von Nikolai bekommen. Von? Nikolai, meinem Mann. Er muss ins Krankenhaus. Eine schwere Augeninfektion. Er möchte, dass ich sofort nach Hause komme. Er klingt besorgt. Ah. Ich fahre also mit dem Nachtexpress. Natürlich. Heute Abend. Ja. Besser so, dass ich abreise. Ja? Dass Nikolai ins Krankenhaus muss, so etwas nennt man wohl Schicksal. Bringst du mich zur Bahn? Wann fährt dein Zug? 7:30. Natürlich bringe ich dich. Es ist doch am besten so, nicht? So, ich glaube, das ist alles. Das Bett scheint bequem zu sein und warm ist es auch. Nicht zu warm, hoffe ich. Deine Koffer sind dort oben. Wo ist denn deine Hutschachtel? Ah, gut. Jalta kann auf der Matte da schlafen. Hier ist die Thermoskanne mit deinem Kaffee. Da sind die Croissants. Und wenn du mitten in der Nacht beschließen solltest, dass du Pargolovo noch ein paar Tage länger nicht wiedersehen willst, ich glaube immer noch, du hast es erfunden. Was? Pargolovo. Dort lebe ich, Dimitri. Ja, das sagst du. Aber selbst wenn, es liegt in Italien. Du fährst in die falsche Richtung. 30 Meilen westlich von Petersburg. Tut mir leid, 3 Meilen südlich von Rom. Überprüf es, wenn du angekommen bist. Jedenfalls, ich wollte sagen, wenn du mitten in der Nacht beschließen solltest, dass du nicht nach Italien möchtest, zieh an dieser Schnur und... Schau mich einen Augenblick an, Dimitri, und lass mich dich ansehen. Nein, küss mich nicht, bitte. Du weißt, ich werde dich nie wiedersehen. Nie im Leben. Anna. Aber ich werde dich immer lieben. Immer. Und ich werde immer... Psst. Du brauchst keine Erklärung abgeben. Wirklich. Es wäre besser gewesen, wenn wir uns nie begegnet wären. Wirklich, wäre es. Aber wir sind uns begegnet. Und jetzt kann mein Leben nie wieder dasselbe sein. Das ist das zweite Zeichen. Geh, Dimitri. Anna. Nein, bitte, Liebster. Bitte. Leb wohl. Die Nacht war kühl geworden und der Bahnsteig leerte sich rasch. Aber ich hatte das Gefühl, ich müsste da stehen bleiben, solange der Zug noch zu sehen war. Expresszüge brauchen erstaunlich lange. Bis sie ihre volle Geschwindigkeit erreichen, stellte ich fest. Ich hatte meine Handschuhe nicht bei mir und meine Hände waren ziemlich kalt und meine Füße. Der Herbst war gekommen, die Saison war endgültig vorüber. Was für ein Gefühl hatte ich? Als wäre ich gerade erwacht, aufgetaucht aus einer süßen Trance, zurückgekehrt von einem weiteren reizenden Abenteuer. Ein leichtherziges Abenteuer, das war es gewesen, mit einer besonders süßen Abenteurerin. Und umso angenehmer, weil es zu Ende gegangen war, bevor die Kompliziertheiten begonnen hatten und die Dinge schwierig geworden waren. Das war immer ein zusätzlicher Bonus. Aber in meinem Kopf begann sich diese Textur der Geschichte bereits zu verändern. Das kleine Abenteuer. Wie lange hatte es gedauert? Eine Woche? 10 Tage? Wie real es zu seiner Zeit auch geschienen haben mag, es begann diese Realität schon zu verlieren und hinüberzugleiten in die Kategorie der Imagination. Aber hatte es nicht immer etwas Ungreifbares, etwas Unfassbares gehabt? War es überhaupt geschehen? Ich begann zu glauben, wahrhaftig, ich begann mich zu fragen, ob ich mir das alles ausgedacht hatte. Vielleicht war es nicht wirklicher als die fiktiven Leben, mit denen ich die Leute auf dem Square ausstattete. Das war nun aber ein subtiles Spiel, geradezu spitzfindig. Es gibt keinen silbernen Wasserfall in Orianda. Wie? Nein, und ein Hotel Marino hat nie existiert. Du machst Witze. Das Dampfschiff aus Theodosia ist ein Geisterschiff. Kein Stadtpark, keine Strandpromenade, kein Square. Kein Square? Alles Fiktion, alles Vorstellung. Ach komm! Hat es überhaupt... War das denn selbst in einem spitzfindigen Spiel denkbar? Hat es überhaupt je eine Anna gegeben? Oh Gott! Schande über dich! Aber im Ernst? Das ist unfair, ihr gegenüber und dir. Wirklich? Natürlich gibt es eine Anna. Eine schöne Anna, eine erregende Anna. Auch wenn es ein wenig Mühe kostet, sich die ganze Erregung zurückzurufen. Und das ist ebenfalls unfair. Du erinnerst dich dieser Erregung genau. Du erinnerst dich dieser Erregung ganz genau. Oder vielleicht nicht? Also hör auf mit diesem billigen Spiel, diesem hässlichen Spiel. Du hast recht. Du bist ein gefühlloser Bastard, weißt du? Das weiß ich. Also halt einfach den Mund. Bitte sehr. Aber es gab einen Bestandteil der Geschichte, den ich gerne ins Reich der Vorstellung verwies. Der verdammte Hund war definitiv erfunden. Definitiv keine Jalta. Nikolai war einen Monat im Krankenhaus. Dann, als er heraus war, bekam er eine Infektion im anderen Auge und musste wieder hinein. Also war ich 9 Wochen mit Sonja, dem Dienstmädchen, allein im Haus. Es war eine düstere Zeit. Der Schnee war früh gekommen. Zu Fuß brauchte ich jeden Tag fast 1 Stunde zum Krankenhaus. Und ich machte mir Sorgen um Nikolai, weil er sich zu Tode ängstigte, um seine Stelle und wegen Geld. Aber vor allem, dass diese ruhigen, ernsten Augen ihr Licht vollständig verlieren könnten. Ich musste ihm immer und immer wieder beteuern, das würden sie nicht. Er war so abhängig von mir geworden, als hätten wir die Rollen getauscht. Er weinte fast jedes Mal, wenn die Besuchszeit zu Ende war. Dimitri war immer bei mir, aber seine Gegenwart manifestierte sich in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichen Graden von Intensität. Manchmal sah ich ihn tagelang nicht. Nur das Echo seiner Stimme war da und ich hatte Mühe zu hören, ob es mich rief. Manchmal vielleicht eine flüchtige Erinnerung an die Art, wie er Theodosia aussprach oder ein Kellner rief. Wenn sie eine Sekunde erübrigen könnten. Manchmal konnte ich ihn oben herumgehen hören und wartete am Fuß der Treppe, dass er herunterkam. Manchmal saß er auf der anderen Seite des Ofens und las einen Roman oder arbeitete über seinen Büchern. Und wenn er an mich dachte, blickte er zu mir herüber und lächelte. Und manchmal trat er heimlich hinter mich, nahm mich in die Arme und flüsterte etwas in meinen Nacken, genau unterhalb des Haaransatzes. Und wenn er das tat, überflutete mich ein solches Glück, dass ich zusammengebrochen wäre, wenn er mich losgelassen hätte. Es war ein seltsames Leben, mit schmerzlicher Klarheit zu wissen, ich würde ihn niemals wiedersehen. Und zur gleichen Zeit immer mit ihm zusammen zu sein. Immer, immer in dieser ätherischen Gegenwart glücklich zu sein. Es gab Zeiten, da dachte ich, ich sei nicht ganz richtig im Kopf. Aber was wohl mit mir geschah, war, dass ich jemand vollkommen anderes wurde. Etwas Seltsames geschah mit mir während der nächsten beiden Monate. Moskau war mir unerträglich geworden. Moskau, das ich doch liebte. Und die Arbeit in der Bank war so sinnlos, dass ich mich Tag für Tag durch die Routine quälen musste. Ich ertappte mich dabei, Dinge zu tun, die ich nie getan hätte, nur um dem Haus zu entrinnen und dem dumpfen Schweigen und den Kindern, die Hilfe bei ihren Aufgaben forderten. Ich trat dem Tennisclub bei, im November. Ich spielte an drei Abenden der Woche Karten. Ich begleitete einen Kollegen zu seinen wöchentlichen Hausmusikabenden und ertrug, wie er und seine Dilettantenfreunde Bach und Händel malträtierten. Mit solchem Enthusiasmus und mit offensichtlichem Vergnügen, mein Gott! Aber zurück zu dieser seltsamen Sache, dieser äußerst seltsamen Sache. Erinnern Sie sich an mein spitzfindiges Spiel? Nun, es wendete sich gegen mich. Oder meine Welt schlug einen Purzelbaum, oder die Wirklichkeit stellte sich auf den Kopf. Denn plötzlich, ganz ohne erkennbaren Grund, wurden Dinge, die ich einmal für wirklich gehalten hatte, zu Vorstellungen. Und das Vorgestellte, was ich mir vorstellen konnte, woran ich mich erinnern konnte, das war wirklich, die einzige Wirklichkeit. Die Bank, die Kollegen, mein Heim, die Kartenspiele, sie alle sackten ins Imaginäre. Sie waren Fiktionen, nicht? Die einzige Wirklichkeit war die Wirklichkeit in meinem Kopf. Und das war die Wirklichkeit des Hotel Marino und der silberne Wasserfall und der Square, der das Herz von Yalta war. Und natürlich die vollkommene Wirklichkeit von Anna. So begann ich nur in ihrer Gegenwart zu leben, nur in der Umgebung, die ihre war. Im Flüstern ihres Atems, in der Musik ihres Lachens, im Balsam ihrer Stimme, im Trost ihrer Hände. Und als mir Mitte Dezember klar wurde, dass ich nach Pargolowo musste, war das daher keine unüberlegte Entscheidung. Es war das Selbstverständlichste von der Welt. Ich begann meine Wochen mit kleinen Freuden, mit exquisiten kleinen Vergnügen zu füllen. Erwartungen, um genau zu sein. Und ich plante sie mit großer Sorgfalt, geradezu mit List. Es war ganz und gar kein Spiel, kein kindliches als ob. Nein, nein, es war eine Probe für etwas, das mit Sicherheit eintreffen würde. Am Freitagnachmittag, wenn Nikolai bei seiner Nachuntersuchung und Sonja in der Waschküche ist, pünktlich um 4 Uhr, wird es an der Türe klopfen. 3 entschlossene Schläge. Ich werde einen kurzen Blick in den Spiegel im Vorzimmer werfen und dann werde ich öffnen. Und da wird er sein, mit seinem Strohhut und seinem schlauen Lächeln. Und er wird sagen, kannst dich vielleicht ein bisschen beeilen, der Dampfer legt jeden Moment ab. Und am Samstag der Woche darauf, wenn ich auf dem Weg zum Fleischer bin, werden wir uns um 12 Uhr mittags unter der Uhr am Stadtplatz treffen. Schon seit ich nach Pargolowo gekommen bin, stehen die Zeiger der Uhr auf 10. Und er wird sagen, jetzt schau dir das an, Anna. Du kommst 2 Jahre zu spät, um Himmels Willen. Und in der morgigen Post wird ein Brief von ihm sein. Nikolai werde ich sagen, es sei von meiner Schwester Irina. Er wird die genauen Pläne für unsere Flucht auf die Krim enthalten und für das Haus, das wir dort haben werden, und die weiß getünchten Zimmer und die meerblauen Schüsseln auf der Anrichte und die Bäume, die wir pflanzen und die Spaziergänge, die wir machen werden. Er weiß, blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, es waren Proben. Die 3 Schläge an der Tür kamen nicht. Kein Ratatat. Und er wartete nicht unter der Uhr, deren Zeiger auf 10 stehen geblieben waren. Und es kam kein Brief über meerblaue Schüsseln. Aber das waren keine schweren Enttäuschungen. Waren überhaupt keine Enttäuschungen. Nur Aufschübe des vollkommenen Glücks, das kommen musste. Und ich dachte... Anna! Na, was? Wer sind... Sind Sie nicht Anna Sergejewna? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich musste kommen. Dmitri? Dmitri, ja. Oh mein Gott. Ich habe herausgefunden, wo du wohnst und bin zu dem Haus gegangen, aber ich konnte nicht klopfen. Also bin ich die letzten 3 Stunden durch die Straßen gelaufen, in der Hoffnung, dich zu sehen. Und ich habe dich gesehen, wirklich und wahrhaftig. Ich konnte es nicht glauben, aber da warst du. Du musst gehen. Und sahst genauso aus, wie ich es erwartet hatte. Nein, schöner, viel, viel schöner. Was machst du hier? Hör zu, du kannst hier nicht bleiben. Um Himmels Willen, geh. Deine Haut riecht noch genauso und deine Hände... Wo bist du abgestiegen? Wo bin ich was? Abgestiegen. Wie lange bist du denn schon hier? Ich wohne im Bahnhofshotel. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Ich wusste, ich würde dich nie wiedersehen. Ich wusste es doch. Aber ich bin da. Ich bin ausgegangen, um Paraffin zu kaufen. Schau mich an. Wir brauchen Paraffin für Schau die Schlafzimmer. Schau mich an, Anna. Wann fährst du? Ich werde dich küssen. Die Straße ist voller Leute. Du bist verrückt geworden. Nur einmal. Leute, um Himmels Willen, Dmitri. Nein, bitte. Nein, nicht. Dmitri. Nur einmal, geh jetzt, nur bitte. Einmal. Geh jetzt, bevor... Nein, das geht nicht. Leute, überall, Leute. Bitte, Dmitri, ich komme zu dir nach Moskau. Nur ein Kuss. Oh mein Gott. Moskau, versprochen. Oh, mein Liebling. Nein, ich muss gehen. Moskau, ich schwöre, ich schreibe dir in die Bank. Anfang nächsten Monats. Oh, mein Liebster. Nein, ich gehe jetzt. Dmitri. Du hattest recht mit Pargolowo. Wirklich? Es ist nicht in Italien. Ja. Nein, es ist in Russland. Wirklich? Es ist hier. Ja. Ich hatte Unrecht. Nein. Moskau. Versprochen. Ich schwöre es. Mein Liebster. Ich schwöre es. Moskau. Ich fuhr zu ihm nach Moskau alle 2 bis 3 Monate. So oft ich konnte. Nikolai glaubte, ich führe zu einem Gynäkologen. Ich stieg im Hotel ab und schickte einen Dienstmann zur Bank mit der Nachricht, dass ich angekommen sei. Il Folletto ist in der Stadt. Das war unser Code. Dimitris Idee. Nur ein Scherz. Und er kam in der Nacht zu mir. Und am Morgen fuhr ich zurück nach Pargolowo. Ja, Nikolais Augen waren wieder besser geworden. Viel besser. Nun, schlechter waren sie jedenfalls nicht. Er trug immer dunkle Gläser und ging viel mit Jalta spazieren. Und um ihm die Arbeit zu erleichtern, versetzte ihn sein Chef vom Stadtverwaltungsamt in die Distriktsverwaltung. Ja, oder von der Distriktsverwaltung ins... Ach, wie auch immer. Dass man so besorgt um ihn war, schmeichelte ihm. Ich glaube, er tat nur so, als würde er an den Gynäkologen glauben. Ich hatte nie zuvor ein Doppelleben geführt. Und es war erstaunlich, wie einfach es war, in einer Hinsicht. Mein öffentliches Leben ging seinen gewohnten Gang. Arbeit, Bekannte, Familie, Kunden, Feiertage. Völlig konventionell, ganz und gar transparent und eine vollkommene Täuschung. Daneben war da das andere Leben mit ihr. Stürmisch, ekstatisch, qualvoll und erregend in seiner Heimlichkeit. Dieses Leben eroberte mein ganzes Sein und zog mich in seinen verrückten Wirbel. Das ist mein wahres Leben, dachte ich. Und irgendwie war es das auch. Aber natürlich sind all diese Kategorien, öffentlich und privat, vorgetäuscht und wahrhaftig, nie ganz so sauber getrennt, wie wir glauben möchten. Denn das wahre Leben birgt seine eigenen kleinen Täuschungen in sich und das Vorgetäuschte seine eigenen kleinen Wahrheiten. Und die beiden Kategorien verlaufen ineinander, sodass der Zeitpunkt kommen kann, wo man kaum zwischen den beiden unterscheiden kann. Ich war nicht der Ansicht, das sei Verworrenheit meinerseits, nur ein Akzeptieren der Dinge, wie sie sind. Und ich liebte sie. Oh ja, ich hatte nie zuvor jemanden so geliebt. Warum weinst du? Lass mir einen Augenblick. Kann nicht aufhören. Einfach albern. Dein Haar hat heute Abend einen ganz besonderen Duft. Unsere Leben liegen in Trümmern, Dimitri. Warum bist du heute so niedergeschlagen? Wir verstecken uns vor allen. Wir lügen ununterbrochen. Wir leben wie auf der Flucht. Och, du bist so ein schöner Flüchtling. Und wir werden nie entkommen, wie sollten wir? Keiner von uns beiden wird je frei sein. Und ich liebe dich so sehr, so sehr. Nein, ich liebe dich nicht nur. Ich bete dich an. O Dimitri, mein Liebling, du wirst mich immer lieben, nicht? Sie glaubte, dass sie mich anbetete und mich immer anbeten würde. Und ich selbst war zum ersten Mal im Leben nahe daran, jemanden anzubeten. Wie konnte ich ihr auch sagen, es würde eines Tages aufhören? Und es würde es ja. Aber wenn ich ihr das gesagt hätte, sie hätte mir nicht geglaubt. Du wirst mich immer lieben, Dimitri? Ja. Und ich werde dich immer lieben. Das weiß ich. Wir haben ja so ein Glück. Weißt du überhaupt zu schätzen, welches Glück wir haben? Wie viele Leute kennst du, die so glücklich waren wie wir? Wir waren so ein begnadetes Paar. Ja. Ich glaube daran. Begnadet. Ja. In Augenblicken wie diesen, und wir hatten so viele davon, in Augenblicken wie diesen war ich überzeugt, wir würden eine Lösung für unsere missliche Lage finden. Nein, keine Lösung. Warum nicht ein Eingreifen des Himmels? Ja, ein Wunder würde uns geschenkt werden. Und das würde unser Glück so vollkommen, so reich und ewig machen. Aber ich wusste, dass wir, außer dieses Wunder geschah, noch sehr lange gemeinsam weiter stolpern mussten. Denn das Ende würde kommen, obwohl es noch weit entfernt war. Aber das Zuendegehen hatte bereits begonnen und wir waren nun in die schwierigste und beängstigendste und schmerzlichste Zeit von allen gelangt. Küss mich, Anna, bitte. Küss mich, Anna, bitte. Küss mich, Anna, bitte. Küss mich, Anna, bitte. Küss mich, Anna, bitte. Das Jalta-Spiel. Nach Anton Tschechow von Brian Friel. Deutsch von Ingrid Renscher, Dramaturgie Heide Böwe. Dmitri Dmitritsch Gurow, Ulrich Mattes. Anna Sergejewna, Christine Schönfeld. Schnitt Christian Grund, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2004.